Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich habe festgestellt, ich bin jetzt ein Mensch geworden, also ein Mensch, der jetzt früh ins Gym geht. Ich gehe jetzt, war heute Morgen wieder gleich um 8:10 Uhr war ich da, um 8 Uhr machen die auf. 8:10 Uhr war ich da. 5:30 Uhr konnte ich nicht mehr schlafen heute Morgen. War top ausgeschlafen und konnte quasi loslegen mit dem Tag. Und deswegen bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch froh, wenn meine Mitgliedschaft jetzt da ausläuft und ich dann rüber zu einem Studio gehen kann, das dann 24/7 auf hat. Das wird wahrscheinlich McFit sein. Das haben wir hier bei uns auch hier um die Ecke. Da muss ich zwar ein bisschen weiterfahren, aber 2, 3 Kilometer mehr. Aber dafür kann ich dann beispielsweise so, also da kann ich richtig effizient werden, weil wenn ich dann morgens um 5:30 Uhr nicht mehr schlafen kann, steige ich ins Auto, fahre darüber, zack, ziehe mein Training durch, dann bin ich um 8 schon wieder zu Hause. Also das ist eine ganz tolle Sache. Wenn die erst aufmachen, hab ich das Training schon durchgezogen. Und ja, das ist, glaube ich, das Richtige für mich. Ich war ja früher auch schon mal bei McFit und das war abends auch immer entspannter. Wenn man dann mal mit einem Freund zusammen trainiert hat, dann, ihr wisst ja, wie das ist, manchmal schnackt man auch noch mal kurz und auf einmal ist man eine Viertelstunde weg. Und bei uns ist das so, um 10 muss man draußen sein. So um 5:10 Uhr sagen die schon, okay, jetzt kommt mal langsam in die Pötte und raus mit euch. Und da ist es dann no limit, man kann dann einfach durchziehen. Und das hat sich damals auch entspannter angefühlt. Und ja, dahin will ich wieder zurück, dass ich wirklich diese freie Zeiteinteilung habe, wenn ich morgens nicht mehr schlafen kann. Also ich bin wirklich top erholt, muss ich sagen. Morgens 5:30 Uhr, 6 Uhr bin ich wach und kann in den Tag starten. Wie ist das bei euch? Schlaft ihr gut? Manchmal habe ich so ein bisschen mit der Hitze. Jetzt hätte ich auch gerne den Ventilator hier angemacht, aber dann rauscht das natürlich hier auf den Mic, also muss ich kurz ein bisschen schwitzen. Und ja, so ist das. Ja, dann war ich schon super produktiv heute im Tag quasi, habe alles erledigt, was ich soweit erledigen wollte. Und jetzt kommt das Video, dann kommt mich nochmal ein Freund nachher besuchen, der ist hier gerade in der Nähe auf Montage, der kommt hier nachher nochmal rein auf den Schnack und dann fahren wir vielleicht nochmal kurz zum See, springen nochmal rein auf eine Erfrischung und ja, das war's dann auch schon wieder und dann ist ja schon wieder der nächste Tag. Also die Zeit, die fliegt. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos, hochinteressant. Sie lebt nicht in der Realität. Also Frauen leben nicht in der Realität, in der wir Männer leben. Ich nenne das den Gagaismus oder Hocus-Pocus-Land oder Disneyland. Das kann jeder nennen, wie er will. Besonders bewusst geworden, und da möchte ich heute mal mit euch mal einsteigen, in die Psyche der Frau. Also wir müssen wirklich mal verstehen, was da los ist. Und wenn man das verstanden hat, dann gibt es einfach Klarheit. Also es gibt eine Klarheit, die ich inzwischen erlangt habe, die ist unbeschreiblich. Die ist unbeschreiblich. Und die macht mich unbeschreiblich cool. Unbeschreiblich, also ich stehe in meinen Überzeugungen, dass da wankt gar nichts. Das ist das Interessante daran, wenn man das einmal so verstanden hat. Und da möchte ich mit euch gerne mal einsteigen, weil das vielen Männern anscheinend gar nicht so klar ist, wie die Psyche einer Frau funktioniert und wie die Realität einer Frau funktioniert. Und zwar ist das so, dass ich beispielsweise meine Ex, wenn wir so Gespräche hatten, wir waren ja verwickelt miteinander, wir gemeinsame Tiere, die wir immer noch haben. Ah, da will ich auch kurz mal einsteigen. Der eine oder andere schreibt immer in den Kommentaren gerne, oder einige von euch verstehen nicht, warum ich die Hunde nicht final zu mir nehme. Das will ich nur mal ganz kurz Transparenz reinbringen. Es ist so, es sind auch ihre Hunde. Also für die Hunde ist sie genauso Familie wie ich. Und deswegen, weil es unsere Hunde sind, habe ich gar nicht das Recht dazu. Also ich würde mir was anmaßen, was ich nicht tue. Deswegen, und wir brauchen da, das ist diese Verwicklung, die dann entsteht, wenn man sowas macht. Also seid da gewarnt, überlegt euch das genau, was ihr mit Frauen euch gemeinsam anschafft. Da ist es dann so, dass wir uns da auch gegenseitig brauchen. Also wenn sie jetzt mal irgendwie ein Wochenende weg will, dann braucht sie mich, dass ich dann die Hunde natürlich füttere, raus, rein, hier, da. Das geht halt nicht anders, weil das sehr, sehr zeit- und anspruchsvoll ist. Also man muss dafür viel von sich geben, um das machen zu können. Die sind es alle mal wert, aber es ist auch fordernd. Das fordert von ihr viel an Abläufen, die sie einhalten muss. Und wenn sie dann natürlich, dann muss ich auch mal ran und mache es natürlich auch gerne. Bin dann aber auch froh. Also beispielsweise, wenn ich jetzt Kimba zum Beispiel 2 Wochen zu mir nehme. Ich bin immer froh, wenn er kommt. Ich freue mich super. Aber man muss ja ehrlich sein. Ich bin auch froh, wenn ich ihn mal wieder abgeben kann. Weil sonst kommt mein Business nicht weiter. Sonst sind meine Abläufe nicht auf mich fokussiert. Das ist halt die Realität. Es ist aber auch so real, ich bereite mich auf alles vor. Also es könnte ja sein, dass sie irgendwann mal 9 hat. Wie gesagt, sie ist 38 Jahre alt, vielleicht wird sie sogar nochmal schwanger, vielleicht verschieben sich ihre Prioritäten. Bei ihr ist es ja auch 12:05, was solche Themen angeht. Und dann verschieben sich auch die Dynamiken. Also ich bin völlig in der Realität verwurzelt. Ich weiß, was alles passieren kann. Und dann könnte der Moment, dass sie vielleicht zu mir müssen, schneller kommen, als ich mir das vorstellen kann. Oder Naja, da gibt es ganz viele Dynamiken, die einfach Realität sind. Und da Frauen, und das passt jetzt auch wieder zum Video, nicht in der Realität leben. Sie leben in Fantasyland. Und ich will euch mal kurz zusammenfassen, oder beziehungsweise mal, lasst uns mal kurz eintauchen in diese Geschichte, warum und wie sich das verhält. Und das hatte ich auch lange Zeit, also ich habe es irgendwie immer kapiert, aber ich habe nicht kapiert, dass sie aus Fantasyland nie rauskommen. Dass sie aus Disneyland nie rauskommen. Dass sie immer da drin, sie bleiben da drin. Es funktioniert nicht anders. Deswegen hatte ich dann ja auch, wie gesagt, ich war ja war und bin durch die Hunde mit meiner Ex, was die Hunde angeht, verwickelt, aber es geht. Also das ist jetzt nicht mehr, wie gesagt, ich weiß die Schlange zu bändigen, das funktioniert alles soweit. Aber diese Verwicklungen entstehen nun mal. Und da wir damals ja maximal verwickelt waren, was auch so gemeinsame Existenz, Lebensunterhalt verdienen und so weiter, hatte ich natürlich Pläne, habe das, was in der Realität vor sich, also was in meinem Kopf vor sich geht, mit der Realität in Einklang gebracht. Und dann kann man einfach gewisse weibische Ausflüchte, da ist dann einfach keine Luft mehr für. Wie ich will noch ein Pferd und ich will noch Fohlen und ich will noch dies und ich will noch das, weil der Gedanke mir halt gefällt. Meine Fantasie spielt wieder verrückt. Ich auch, wie schön und wie süß so ein kleines Fohlen noch jetzt wäre. Und das gefällt ihr, dieser Gedanke. Und diese Fantasie kultiviert sie in ihrem Kopf. Und das fühlt sich halt wahnsinnig gut an. Und dann möchte sie das Realität werden lassen. Und dann fängt sie an, ihr Umfeld zu manipulieren, dass sie das und das und das dann bekommen möchte. So, sie möchte, dass ihre Fantasie, wie sich das anfühlt, das soll Realität werden, damit sich das fortsetzt. Sie versteht aber gar nicht, weil da fehlt ihr einfach dann der Durchblick für die Realität, dass das natürlich dann entsprechend bewirtschaftet, sich darum gekümmert werden muss. Da ist wieder ein neues kleines Seelchen entstanden, so ein Pony. Das ist wahnsinnig intensiv, das muss dann auch ausgebildet werden, da muss sich darum gekümmert werden, da muss der Tierarzt kommen, es muss geimpft werden, da entstehen Kosten. Das zieht einen Rattenschwanz nach sich, den sie gar nicht überblicken kann. Aber das spielt in dem Moment keine Rolle. In ihrem Gagaismus spielt das keine Rolle. In ihrer Fantasiewelt spielt das überhaupt keine Rolle. Und wenn ich dann sage, ja, aber so und so ist das, das ist Realität, da hat sie dann tatsächlich, damals ja schon von mehreren Frauen, nicht nur von ihr, die dann zu mir gesagt haben, ach du immer mit deiner Realität. Was du immer mit deiner Realität hast, haben die zu mir gesagt. Und das ist ja auch nur deine Realität. Das ist dann schon wieder der Bereich Gaslighting, das ist dann schon wieder Manipulation, dass man kurz in seinen Kopf geht und sagt, wieso, gibt es denn noch eine andere? Also, dass man da irgendwie ins Zweifeln kommt. Ja, ja, das ist nur deine Realität. Das wollen sie dann gleich wieder abwerten, die Realität, die man sachlich dargelegt hat, wie sie sich darstellt, wie sie eigentlich für jeden zu sehen ist. Wollen sie dann meine Realität in Frage stellen und beschämen und gaslighten, dass das dann so verkauft wird, dass möglicherweise die anderen in ihrem Umfeld, das dann auch alles Frauen sind, die das so ähnlich sehen wie sie, die leben auch in Fantasy Island, dass die dann, ja, die sehen das nicht so, nur du siehst das so, also die anderen sehen das so und so und so. Ja, die anderen müssen aber wohnen auch nicht mit dir zusammen und sind auch nicht in so etwas, was sich mal Beziehung genannt hat und sind auch nicht existenziell, finanziell miteinander verworren, also verwickelt. Das ist klar, dass die dann auch ihre fantasievolle, tolle, fühlt sich super Meinung haben und da mitmachen wollen. Also deswegen kann man gar nicht mit einer Frau zusammen wohnen. Das funktioniert einfach gar nicht. Weil sie macht das laufend, sie macht das ständig, sie verweigert die Realität. Und deswegen ist es auch wie zu meinem Video, du langweilst sie oder beziehungsweise der Partner, den sie gerade safe hat, ist der langweiligste Mann in ihrer Wertschöpfungskette. Also ist der langweiligste Mann, den sie haben kann. Der Mann, der sie am meisten, weil das ist Realität. Da ist jetzt dieser Mann, der verlegt gerade ihr Laminat. So, das ist langweilig, der nervt sie sogar, weil er muss das Laminat sägen, das ist laut. So, sie hat sich vorgestellt, wie toll dieses Laminat ist, wenn das jetzt neu und dann hat sie ihrem Typen verkauft, ja, wie schön das jetzt aussieht, wenn das Laminat dann die Farbe hat und dann fühlt sie sich wohler. So wird das dem Mann verkauft. Und es ist ihr auch wichtig, dass ich mich wohlfühle oder ist dir das egal? So, also dann geht es schon wieder im Bereich der Manipulation. Der Mann möchte seinen Happy Wife ausleben und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Einer Frau irgendwas recht machen, um ihren Hokuspokus zu erfüllen. Kauft er das Zeug, trägt es zu Hause rein, schwitzt bei 30 Grad, begibt sich auf den Boden und klickt das da durch. So, jetzt muss man verstehen, dass dieser Mann, der ihr das jetzt recht machen will, es ihr damit gar nicht recht macht, weil er nervt sie jetzt sogar. Er sägt Laminat, es ist laut, er stöhnt beim 186. Mal aufstehen, dass ihm jetzt irgendwie mal der Rücken wehtut. All solche Dinge, dieser Mann ist jetzt für sie langweilig. Das ist Realität, das ist nüchtern, das ist trocken, das macht keinen Spaß, da ist kein Happy-Wife-Charakter drin. Also ist für sie jetzt interessant, der Kumpel, der ihren Typen, der gerade Laminat klickt, kurz mal besucht auf dem Kaffee oder auf dem Bier, um einen kurzen Talk mit ihm zu machen oder nur ein Glas Wasser, spielt ja keine Rolle. Das ist jetzt der spannende Mann, weil der Sagt, oh ja, du hast ja noch eine Menge Arbeit vor dir. Naja, gut, da musst du jetzt durch und ich fahre jetzt noch zum See. Gut, dass ich das schon hinter mir habe, sagt der dann. Der macht einfach nur lockere Sprüche dazu. So, der fährt jetzt zum See. Und jetzt geht ihre Fantasie an. Der fährt zum See. Der ist ja interessant. Jetzt denkt sie über den anderen Typen nach. Und ihre Fantasie baut sich jetzt zu diesem Mann eine Geschichte. Der hat gar nichts gemacht. Der hat gar nichts gemacht. Der war einfach nur da und ist wieder weg. So. Und den Mann, den sie hat, ist jetzt dieser Langweilige. Das ist dieser langweilige Simp, der da jetzt für sie diese Trottelarbeit macht. Und der spannende Mann ist der gerade zum See fährt. Das ist, darüber baut ihre Fantasie jetzt eine intensive Geschichte auf. Ja, und dann schreibt sie ihm auch, genieß die Sonne, viel Spaß am See. Anstatt sich mal Gedanken darüber zu machen, dass ihr Typ, der da unten gerade Laminat verlegt, dass der das für sie macht und dass es vielleicht mal eine Wertschätzung mal angebracht wäre, dass sie ihm vielleicht mal ein paar frische Früchte auspresst und die mal durch den Mixer jagt mit ein bisschen Wasser und ein paar Eiswürfel dazu, damit er mal ein frisches revitalisierendes Getränk bekommt, dass er sich mal wertgeschätzt fühlt, dass sie mal einen Plan macht, was macht er, mache ich ihm nachher vielleicht eine schöne Massage oder mache ich ihn nachher mal glücklich nach der Arbeit. Irgendwie sowas dergleichen. Nein, das macht sie nicht. Sie schreibt schon mit dem nächsten Typen. Oh, viel Spaß, genieß deine Zeit am See. Weil das fühlt sich für sie, da baut ihre Fantasie was auf. Sie denkt über See, die denkt über freie Männeroberkörper nach, die denkt über all so ein Hokuspokus nach. Und der Mann, der sich ihr verpflichtet hat, der in der Realität steckt da unten, der langweilt sie, da denkt sie gar nicht mehr drüber nach. Das ist für sie schon, das ist zu real. Das ist zu real. Jetzt könnte der andere Mann, der am See ist, für sie auch wieder zu real werden. Also solange ihre Fantasie noch dieses Abstandsspiel, dieses Kribbeln erzeugt, diese 50 Shades of Grey Fantasien, es könnte so sein und es könnte so sein, es ist spannend, ich weiß es noch nicht, ich bin neugierig. Das ist all das, was ihre Fantasie erzeugt und das möchte sie Realität werden lassen. Um dann zu erkennen, okay, das ist jetzt Realität, das ist langweilig und dann geht's weiter. Und das ist in diesen Köpfen drin. Die haben mit Realität nichts zu tun. Also sie verwechseln diese Wunschgedanken, diese Hoffnung auf was auch immer die da für Fantasiegebilde aufbauen, dass das Realität wird. Und wenn das dann Realität ist, dann sehen sie, okay, das ist jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist dann doch nicht so spannend, ist dann doch. Und dann sind sie unglücklich und dann suchen sich einen neuen oder gehen fremd oder beenden die Beziehung oder machen Drama oder treiben die Seele aus dem Mann raus und der arme Mann weiß gar nicht, was da los ist, weiß gar nicht, was ihm geschieht. Und das hat auch damit zu tun, dass wir, und da sind die Frauen ja auch wirklich verloren in unserer westlichen Welt, weil ich als Mann, ich darf sie nicht korrigieren, ich darf nicht so richtig männlich sein, ich darf dies nicht, darf jenes nicht, alles wird mir negativ ausgelegt, ich darf sie gar nicht beschützen quasi und jetzt will ich sie auch nicht mehr beschützen. Früher wollte ich die Frauen noch retten, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass die so verblendet durch das Leben rennt und am Ende holt die das alles ein, das war mir damals schon klar. Am Ende geht ihre Nummer nicht auf, dann sitzt sie da und dann wollte ich sie auf einen besseren Weg bringen und korrigierend eingreifen, insbesondere bei Frauen, mit denen ich zusammen war, das geht gar nicht. Man muss sie da lassen, wo sie ist. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das auch eine ganz einfache Geschichte. Dann kann man damit auch spielen. Weil man will nicht der langweilige Mann sein, der Laminat klickt. Man will der Mann sein, der zum See fährt. Und dann kann sich ihre Fantasie darum drehen. Wenn man sich jetzt aber mit ihr, also ihr gegenüber verpflichtet, also mit ihr jetzt wiederum eine verpflichtende Beziehung eingeht zum Beispiel, also gegen die Regeln der Männer, die ihren eigenen Weg gehen, gegen die Philosophie geht, dann ist man wieder der Trottel, der Laminat klickt. Und dann ist der andere wieder, der gerade ins Fitnessstudio fährt mit seinem Sportwagen, wieder der spannende Mann. Das ist immer der spannende Mann, den sie nicht haben kann. Oder den sie gerade nicht hat. Der sie hat, ist der langweiligste. Über den denkt ihre Fantasie auch gar nicht nach. Das triggert ihr ganzes System nicht. Und deswegen ist auch das Interessante in diesem Zusammenhang, jetzt aus meiner Position beispielsweise, das ist super, das einfach zu wissen, ist einfach großartig. Weil ich jetzt weiß, egal, auch jetzt meine Ex oder irgendeine andere Frau und so weiter, wenn die jetzt einen neuen hat, das ist der langweiligste Typ. Das ist der langweiligste Typ. Wenn der das erste Mal Herzchen geschickt hat, das ist der langweiligste Typ. Und das habe ich bei einem anderen Freund auch, da hatte ich ja, glaube ich, auch in einem Video schon mal erzählt. Seine Freundin hat ihn verlassen, ist mit einem anderen zusammen. Und jetzt schreibt sie wieder mit ihm, weil er jetzt wieder so spannend ist. Und ist auch mit dem anderen zusammengezogen und der andere ist jetzt wieder spannend. Ihr Ex ist wieder spannend, weil er ist jetzt gut trainiert, hat sich ein neues Auto gekauft, macht irgendwelche Stories und so weiter, selbstbewusst. Jetzt denkt ihre Fantasie nicht mehr über den neuen, also über den nach, den sie jetzt hat, für den sie ihn verlassen hat, sondern ihre Fantasie spielt jetzt schon wieder verrückt über ihren Ex, der sich jetzt auf seinem Weg befindet und seiner Bestimmung folgt. Und weil ihre Fantasie schon wieder. So, die Realität ist, dass sie diesen anderen Typen wollte, wahrscheinlich auch nur aufgrund ihrer Fantasiegeschichten. Ihre Fantasie hat sich ein Bild, es könnte so sein und dann wird alles schön und dann hat sie es durchgezogen. Und jetzt hat sie es durchgezogen, also wie man so schön sagt, das Gras ist auf der anderen Seite, denkt sie, es ist grüner und jetzt hat sie festgestellt, das Gras ist nicht grüner. Das ist genauso grün wie auf der Seite, wenn nicht sogar weniger grün. Und jetzt spielt ihre Fantasie wieder zurück und wieder zurück. Also die befinden sich auch in einem Gagaismus und das muss man halt einfach verstehen. Und auf dieser Gagaismus realitätsverweigernden Basis kann man kein Leben aufbauen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich für mich verstanden, das, was am wichtigsten ist, ist meine finanziellen Ziele und meine finanzielle Unabhängigkeit. Darum geht es. Also meine Ziele, meine Bestimmung und mein Leben. Das ist das, worum es geht. Die Frau kann mal kurz so und dann muss sie weitergehen. Das war's. Weil in dem Moment, das möchte ich euch zum Abschluss auch noch mitgeben. Der beste Satz, der ist gefährlich. Also wenn ihr den ernst meint und ihr den einsetzt, werdet ihr die Frau nicht mehr los. Wenn die Frau sagt, ja, ich würde mich gerne mal mit dir treffen und so weiter, und wenn man dann sagt, du, ich habe dafür überhaupt gar keine Zeit, ich will noch eine zweite Firma gründen, ich will noch dieses oder jenes, ich habe da noch ein bisschen was vor, das ist sehr fokus- und zeitintensiv und ich habe überhaupt gar keine Zeit für diese Späße, wie du dir das vorstellst hier mit Dating und so weiter. Puff. Sowas hat die noch nie von einem Mann gehört, noch nie. Die Männer, die fangen an zu sabbern, um die zu treffen. Und da ist ein Mann, der sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe keine Zeit für, ich habe ganz andere Ziele im Leben, als mich mit dir jetzt hier da rumzudaten und kennenzulernen und so weiter. Mach das mal mit einem anderen. Die werdet ihr nie wieder los. Wenn ihr das authentisch so, dann ist ihre Fantasie aber beflügelt. Was hat der vor? Was für einen Weg geht der? Was ist mit dem los? So einen hat sie noch nie gesehen, von so einem hat sie noch nie gehört. Das ist, ich habe das jetzt nämlich einmal gemacht und ich habe jetzt eine, die werde ich nicht mehr los aus meinem Smartphone. Da habe ich auch gesagt, du, ich bin nicht der, mit dem du dieses und jenes, sag ich, das ist einfach für mich nicht interessant. Und das ist aber für sie interessant. Das ist für sie wahnsinnig interessant, weil sie das vorher noch nie gehört hat. Und jetzt ist ihre Fantasie beflügelt. So, Realität spielt jetzt keine Rolle mehr. Jetzt ist ihre Fantasie im Gange und baut sich eine Realität, wie es denn mit mir sein könnte und so weiter und so weiter. Und jetzt ist sie natürlich maximal interessiert. Ich bin überhaupt nicht interessiert. Deswegen, ich habe das authentisch gesagt. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das mit Game ist. Das ist immer ein Unterschied. Authentizität, sage ich immer, braucht kein Game. Authentizität ist Game. Ich wüsste jetzt nicht, wie das ist, wenn man das als Game sagt. Weil ich sage immer nur Dinge, die ich tatsächlich meine. Also das halte ich halt real. Und das meine ich dann auch wirklich so. Das heißt nicht, dass man sie sich nicht mal aufklappen kann wie ein Lexikon, wenn man sich das mal gönnen will, aber das hat nichts mit allem Weiteren zu tun. Und also wie gesagt, meine größte Angst ist es auch, so eine Frau nie wieder loszuwerden. Deswegen bin ich da, wie gesagt, habe ich da auch zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Natürlich, wie jeder andere Mann, gönne ich mir gerne ein Fläumchen. Aber mit mein Red Pill-Bewusstsein sagt mir, ich glaube, das sagt mir wirklich tatsächlich so, als würde eine zweite Person zu mir sprechen, du bist eher der Gewinner, wenn du das Fläumchen nicht gönnst. So, das ist ja wie mit dem Rauchen aufhören. Wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann ist es ja so, dass man, derjenige, der es nicht schafft, ist derjenige, der das Mindset hat, ich vermisse etwas, mir fehlt etwas. Und derjenige, der es schafft, ist der, das Mindset hat und sagt, ich gewinne etwas. Gesundheit, frische Luft, Geld ist jetzt nicht der maßgebliche Faktor. Aber Gesundheit, frische Luft, ich kann tief durchatmen, das, was ich esse, es schmeckt intensiver, es geht mir besser und der Gewinn ist größer als der Verlust, dass mir etwas fehlt. Und so sehe ich das mit den Fläumchen auch. Also ich sehe, dass der Gewinn, ein Fläumchen nicht zu haben, ist viel größer als das Fläumchen zu bekommen. Ja, jedenfalls wollte ich einfach mal diesen Weg in die weibliche Psyche, dass man das mal versteht. Und wenn man das verstanden hat, dann erkennt man auch, dass man da gemeinsam nichts mit bauen kann. Weil Realität ist nun mal maßgeblich für Existenz, für Business, für Absicherung der eigenen Ziele. Und für den Mann ist erstmal das, was am interessantesten ist, ist natürlich finanzielle Freiheit. Das ist erstmal das, worum es geht. Und das in einem möglichst kurzen Zeitraum zu erreichen. Also finanzielle Freiheit zu haben, solange man noch jung und dynamisch ist, um dann machen zu können, was man will. Also wirklich zu reisen, zu schwimmen, zu Sport zu machen, all die Dinge, die dem Mann wirklich was bringen. Und nicht mehr das Hamsterrad bedienen zu müssen. Und das macht es für die Frauen natürlich umso attraktiver. Das ist dann ein Nebeneffekt, den man auf jeder Mann auf seine Art mitnehmen sollte. Aber das ist dann halt auch mit Vorsicht zu genießen, weil genau diese Männer sind wiederum Ziele von den Frauen. Die finanziellen freien Männer sind natürlich sehr begehrt. Ich will es nicht zu lang machen, Männer. Ich wollte nur mal eintauchen mit euch in dieses Thema. Und wie gesagt, Realität ist nicht das Thema der Frauen. Die machen sich ihre Welt so, wie sie ihr gefällt, und die ziehen sie dann durch. Ja, Männer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!